Ich bin bereit. Wir haben die Schlacht verloren, aber ich werde weiterkämpfen. Doch jeder, der mir in diesem Kampf folgen will, soll wissen, es wird der letzte Kampf sein. Bald in treuem Gedenken steht überliefert von Mund zu Mund. Von einst als Jungen die Alten wird's uns von den Ahnen kund. Zeit des Stahls und Zeit des Krieges, Zeit des Blitzsturms und des Sieges, Zeit des Stolzes und des Ruhms, Zeit des deutschen Heldentums. Zeit der hehren Götter sagen, die wir tief im Herzen tragen. Jeder soll von eins erfahren, als die Alten jung noch waren. Uralte Weisen tönen aufs Neu des kalten Sand. Was ein Fall soll wieder strahlen, stolz im schönen alten Klang. Blut und Ehre, Mut und Treue waren der alten höchste Zier. Solches Ideal soll leiten uns, den Ahnen folgen wir. Zeit des Stahls und Zeit des Krieges, Zeit des Blitzsturms und des Sieges, Zeit des Stolzes und des Ruhms, Zeit des deutschen Heldentums, Zeit der hehren Götter sagen, die wir tief im Herzen tragen. Jeder soll von einst erfahren, als die Alten jung noch waren.